zu jung war, wie du es jetzt bist, war ich ein grenzenloser Optimist. Wollte immer nur singen und auf der Bühne stehen. Wenn ich das Feuer in deinen Augen sehe, sehe ich mich selber, als wäre die Zeit zurückgedreht. Ich helf dir gern auf deinem Weg, hab einen Rat, den ich dir jetzt geb. Fang